Meine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Du machst eine Party, wie nett von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Krawall und Remi Demi. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Krawall und Remi Demi. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Krawall und Remi Demi. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Krawall und Remi Demi. Ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer, Glitzer. Deine Mutter hat gesagt, trag nicht so viel Dreck rein. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Krawall und Remi Demi. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Krawall und Remi Demi. Yippie, yeah, Krawall und Remi Demi. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Krawall und Remi Demi. Wir tanzen auf den Tischen, die Stimmung ist beschissen. Ich will nackt sein, im Pool kann man sich erfrischen. Die Boxen von deinem Vater nehm ich mit in die Sauna. Ich mach einen Aufguss mit der Hausbar und dann dreh ich lauter. Was kann es Schöneres geben?